Alice sagen. Bernstein hielt das Glas Whisky in der einen Hand. Auf dem Ringfinger steckte der dicke Ring mit dem glasklaren Stein. Was ist es? Es ist Sarah Kleins Asche. Verzeihung. Ich möchte die Asche lieber jemanden geben, der mit ihr geschlafen hat. Werden Sie wenigstens diese Pflicht auf sich nehmen? Glaubst du, ich habe sie umgebracht? Ich glaube gar nichts. Hast du sie vor ihrem Tod noch gesehen? Nein. Aber sie hat zu mir gesprochen. Wann? 4 Tage nach ihrem Tod. Spiel keine Spielchen mit mir, Felix. Ich warte immer noch auf den Whisky, den Sie mir angeboten haben. Was passierte am Morgen bei der Preisverleihung im Nationalpalast? Als der Präsident in deine Nähe kam, wurdest du ohnmächtig. Plötzlicher Blackout, nichts von Bedeutung, eine kleine Szene. Zufall.